الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد wir machen weiter mit der Vortragsreihe von Kitab al-Hisba und sind beim zweiten Vortrag dieser Vortragsreihe und das heißt der Hukum von Al-Ma'ruf und Al-Munkar. Also das Hukum von Guten zu gebieten und Schlechten zu verbieten. Also wenn man so wortwörtlich übersetzt, würde das heißen der Hukum von Guten und von Schlechten. Aber da wir über Dauer reden, ist es über gute gebieten und schlechte verbieten. Und jetzt, okay, jetzt erste Frage, was sich uns stellt, was bedeutet überhaupt Hukum? Also in der Scharia, was ist die Definition von Hukum al-Shar'i? So. Oder auf Arabisch. Al-Hukm al-Shar'i. Was bedeutet das? Man kann sagen, wie sagt man das? Deutsch ist ein bisschen schwierig. Al-Hukm al-Shar'i. Ein göttlicher Beweis. Was heißt das? Ein Delil zum Beispiel? Ein Beweis. Ein Delil, yani von Allah, dass es von Allah kommt. Oder vom Koran oder von Sunna. Und die Sunna ist ja die zweite Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala. Also ungefähr göttlicher Beweis. Oder andere Worte, Koran und Sunna. Das können wir auch dazu schreiben. Koran und Sunna. Aber die Definition, also die richtige oder längere Definition schreiben wir noch hin, inshallah. Schreiben wir hier. Befehl vom Legislator. Wer ist der Legislator, Allah? An seine So, vom Legislator, also von Allah, ein Befehl an seine Mukallifin für eine Aufgabe, eine Entscheidung oder Umstände. Und Mukallifin oder Mukallif bedeutet jemand, den Allah Rechte und Pflichten auferlegt hat. Zum Beispiel ein Kind ist kein Mukallif, weil er nicht erwachsen ist. Und ein Geisteskrank ist kein Mukallif, weil er keinen Verstand hat. Und so weiter und so weiter. Und von Aufgabe unterscheidet oder unterteilt sich das in wiederum zwei. im Tun und Nicht-Tun. Im Tun und Nicht-Tun. Was bedeutet Tun und Nicht-Tun mit anderen Worten? Fard, Sunna, Nicht-Tun ist Haram. Makruh. طيب. Also, Fard bedeutet eine Pflicht. Also, der Diener muss das tun. Sunna ist ihm überlassen. Wenn er es tut, wird er belohnt. Wenn er es nicht tut, wird er dafür nicht bestraft. Und Haram, wenn er es tut, wird er dafür bestraft. Und Makruh, wenn er es unterlässt, wird er dafür belohnt, sozusagen. Und die Definitionen über Makruh unterscheiden sich unter den Gelehrten. طيب. Bei Entscheidung sind die Dinge, die mubah sind. Das heißt, die Dinge, die dir weder Lohn bringen, noch ihr Sünde, deine Sünde mehren. Und und bei Umständen, da teilt sich das wiederum in drei, in Schart. Sebeb und Sebeb ist das Grund, Schart ist Bedingung, Ruchsa ist so ein, sag mal, Einschränkung, sowas, oder Erleichterung. So, und die Umstände. Ein Schart kann ich dazu nennen, zum Beispiel Wudu, zum Gebet. Wenn man betet, oder dass das Gebet angenommen wird, ist das Gebet, ist das Wudu ein Schart zum Gebet, eine Bedingung. Zum Sebeb, Grund, kann ich zum Beispiel sagen, Maghrib. Der Sebeb, dass das Maghrib-Gebet eintrifft, ist, wenn die Sonne anfängt unterzugehen. Also der Sebeb ist der Sonnenuntergang für das Eintreffen vom Maghrib-Gebet. Und Ruchsa ist eine Einschränkung oder sozusagen eine Erleichterung. Zum Beispiel, dass man beim Wudu wäscht man sich normalerweise die Füße. Aber es gibt eine Ruchsa und das ist, dass man dann über seine Socken streichen darf. Das ist sozusagen eine Einschränkung der allgemeinen Regeln. So, warum gehen wir diese Sachen durch? Damit wir verstehen, was ein Hukum im Islam ist. Und damit wir auch das erforschen, was der Hukum von Al-Ma'ruf und Al-Munkar ist. So, und stellen wir uns die Frage, wer ist ein Mukallaf überhaupt? Hat hier anfangs etwas erwähnt. Zum Beispiel bei Jungs, sage ich mal, ist ab Pubertät. So, Die Jungs sind ab der Pubertät Mukallifin. Mukallifun, yani. Sie müssen dann, beziehungsweise sie werden dann für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen. Und das ist spätestens, also wenn man zum Beispiel ein Junge, der hat keinen Bartwuchs mit 15 oder er ist ja nicht in der Pubertät sozusagen, ab 15 gilt er dann automatisch als Mukallif. Also spätestens ab 15 dann. Bei den Mädchen ist es genauso, die Mädchen gehen eigentlich früher in die Pubertät, von zwischen 9 bis 12, aber bei denen maximal, wenn sie zum Beispiel nicht ihre Periode bekommen, dann auch wenn sie bis 15 keine Periode hatten, dann ab 15 gelten sie als erwachsen. So. Ich hatte auch schon beim letzten Mal erwähnt, also Ma'ruf und Munkar. Unterteilen sich in zwei. So. Und das hier heißt einfach, muss nicht gewusst werden. So. Also einfach gesagt. Was heißt, muss gewusst werden? Das habe ich beim letzten Mal schon erklärt. Das sind die Dinge, die jeder Muslim lernen muss oder wissen muss. Wenn er neu den Islam lernt, annimmt, dann muss er diese Dinge lernen. Zum Beispiel das Fasten im Ramadan. Oder das fünfmal tägliche Gebet und so weiter. Dieser Bereich muss jeder Muslim wissen. Und den muss jeder Muslim damit Dauer machen, sozusagen. Zum Beispiel, du hast eine Familie, die weiß nichts vom Gebet. Und Allah gab dir Wissen über das Gebet. Was machst du? Du lehrst ihnen das Gebet. Und das ist auch deine Pflicht, dann das zu tun. Bei der anderen, aber ich schreibe das mal noch hin, inshallah. Also das ist da die das Gute bieten und schlecht verbieten, man muss gewusst Dinge muss jeder machen, jeder Muslim, der davon Wissen besitzt. Und bei dem zweiten Bereich, von den Dingen, die nicht von Ma'alumina Dini Darura sind, zum Beispiel sagen wir mal, ein Mädchen stirbt. Dann geht die Familie zu einem Scheich und dann fragt er ihn, wie viel kriegt das die Familienangehörigen an Erbanteile. Ein normaler Muslim wird das schwierig normalerweise verstehen, weil das mit Erbe ist ein kompliziertes Thema im Islam. Und deswegen ist diese Pflicht nicht jedem Muslim auferlegt worden, sondern jemand, der das versteht. Aber der Wissen über Tawhid, über das Gebet und so weiter muss jeder wissen, ja. Also die Grundlagen davon zumindest. Und hier haben wir zum Beispiel Sura 5, Vers 78 bis 79. Ein Beispiel über die Juden. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, verflucht wurden diejenigen von den Kindern Israels, die ungläubig waren, durch den Mund Davuds und Isas, des Sohnes Mariams. Dies dafür, dass sie sich widersetzten und stets übertraten. Sie pflegten einander nichts Verwerfliches, das sie taten, zu verbieten. Also, hier sagt Allah, sie pflegten einander nichts Verwerfliches, das sie taten, zu verbieten. Die haben also ihre Pflicht des schlechten Verbietens nicht erfüllt. Und er sagt weiter, fürwahr, wie schlimm ist, was sie zu tun pflegten. Ibn Kathir, rahimahullah, sagt zu dieser Ayat in seinem Tafsir, und er zitiert ein Hadith von Ibn Majah und Tirmidhi, der Gesandte Allah sagte, der erste Fehler, der bei Bani Israel aufgetaucht ist, ist, dass ein Mann einen anderen traf. Und zu ihm sagte, O Fulan, fürchte Allah, verlass, was du tust, denn es ist verboten. Am nächsten Tag trifft er ihn aber Also am nächsten Tag trifft ihn, aber er sitzt mit ihm zusammen, trinkt mit ihm zusammen. Als sie dies taten, wendete Allah ihre Herzen gegeneinander auf. Dann rezitierte er Surah 5, Vers 78 bis 79, was ich schon erwähnt hatte. Dann sagt er weiter: Nein, bei Allah, ihr müsst das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Und ihr müsst die Hand des Unterdrückers halten, also an der Wahrheit festhalten, sonst verlierst du sie. Tirmidhi sagt über diesen Hadith, dass er Hassan ist. Also das ist eine, sozusagen eine Warnung für diejenigen, die das verlassen, die Dauer sozusagen verlassen. Obwohl sie die Möglichkeiten oder die Bedingungen dafür erfüllen. Und die Bedingungen und so weiter, dazu kommen wir schon noch, aber nicht in diesem Vers. Sura 16, Vers 105. Rufe zu dem Weg deines Herrn. Da geht die Reihe weiter. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. So, also Allah sagt, Udu'u, also Dua, also sozusagen rufen. Aber hier gemeint ja eine Dawa. Er sagt, Udu'u, Dawa. طيب. Das nächste, zu wem? Ist eine andere Frage. Also, Dauer machen. Zu was Dauer machen? Zu was rufen wir auf? Zu dem Weg deines Herrn, wie Allah sagt. Und was ist der Weg von Allah? Das ist seine Scharia. Seine Scharia. Jetzt die nächste Frage hier. Wem? Also wem ruft man auf? Und was ist Dawa hier? Es ist für Fi'l istima'la. Was bedeutet das? Das heißt, dass man die Leute zu etwas ruft. So. Fi'l istima'la. Man ruft die Leute zu etwas. Okay? So. Jetzt die nächste Frage, die sich uns stellt, ist: Wie rufen wir dazu auf? Weisheit. Danach schöne Ermahnung. Und schönste Art und Weise. So. Wajadilhum billati hiya ahsan. Und streite mit ihnen auf die beste Art und Weise. Aber wenn man mit einer Person, wir werden den Ma'ruf und Munkar noch behandeln, inshallah, weil das unterscheidet sich, während der Munkar sich auf eine Einzelperson befindet oder ob er ein Land ist. Zum Beispiel von einem Land ausgeht oder von einem Laden ausgeht. Es macht einen Unterschied, wenn jemand, ein Muslim, er geht nach Hause und zeichnet nachts eine Zeichnung von einem Menschen, zum Beispiel. Dann hat er die Sünde für sich, aber wenn er einen Alkoholladen hat und das Alkohol verkauft, dann führt er noch zu anderen Munkarat. Deswegen geht man da eine Dauer andersrum. Bei dem einen würde man öffentlich sagen, dass es falsch ist, das und das, den anderen würde man unter vier Augen diese Dauer machen. Aber dazu kommen wir noch, inshallah. So. Na. Okay. Jetzt Weisheit. Wir haben gesagt, Weisheit. Das mache ich dann da oben, inshallah. Die Definition von Hikmah. Was bedeutet über Hikmah? Weisheit bedeutet bedeutet, das Richtige zu sagen zum richtigen Zeitpunkt. Und was ist richtiger als die Sunna oder Koran und Sunna? Weil man zu sagen, zum Beispiel, okay, wir haben diese Kuffar als Herrscher, da müssen wir wählen gehen, um das Leid zu mindern oder so. Nein. Ist das Hikma zu wählen? Also ist es von den Dingen, die wir besprochen haben? Nein, ist es nicht. Und na. Und auch Tafsir al-Tabari, er sagt zu der Ayah Surah 16, Vers 105, Allah informiert seinen Gesandten zu ihm, sagend, rufe sie zur Gehorsamkeit. Zum Weg deines Herrn, zu der Scharia von Allah. Jetzt erwähnen wir noch ein paar Sachen, inshallah. Erstmal also GGSV nennen wir das, also gutes Gebieten, schlechtes Verbieten ist Wajib Mutlak. Das heißt Wajib Mutlak, uneingeschränkt. So. versus gegen vacip mukayyet. Eingeschränkt. Also vor allem in dem Punkt möchte ich ja aufzeigen, was der Unterschied ist zwischen einem Wajib, der Muqayyid ist, und einem Wajib, der Mutlaq ist. Weil es gibt Regeln, zum Beispiel, was Mutlaq angeht. Al-Mutlaq la yuqayyidu illa bidalil. Das Mutlaq, das Allgemeine, bleibt allgemein, außer mit einem Beweis. Und zum Muqayyid, Al-Khas yabaka ala khususihi illa bidalil. Das Eingeschränkte bleibt eingeschränkt, außer mit einem Beweis. So, zum Beispiel, jeweils ein Beispiel dafür. Zum Beispiel, Dauer ist uneingeschränkt. Wie du Dauer machst, ob du mit Flyer machst, ob du mit Internet machst, ob du in der Moschee machst, das ist dir überlassen. Aber eine Sache, die Muqayyad, die eingeschränkt ist, kann nur auf die Art und Weise gemacht werden. Zum Beispiel, deine Füße darfst du nur waschen oder mit drüber streichen. Also du darfst jetzt nicht zum Beispiel darüber pusten oder so. Das gibt es nicht sozusagen. Aber natürlich, wenn jemand eine Ruchsa hat, eine Einschränkung sozusagen, weil er einen Gips hat und so, der hat keine Arme und das, davon reden wir nicht, aber reden von der allgemeinen Regel. So. Und auch die Al-Wasail. Und so. Was sind das? Das sind die Stil und Mittel sozusagen. Art und Weise, sagen wir mal. Also sozusagen erlaubte Werkzeuge. Art, wie man es tut. So, zum Beispiel, wie ich es erwähnt habe, bei der Stil und Mittel von Dauer wäre zum Beispiel, dass man Flyer benutzt oder dass man Prospekte benutzt oder dass man Videos verbreitet und solche Sachen, ja. So, das ist auch eine sehr wichtige, die schreibe ich sogar offen schon. So, jetzt erwähnen wir ein paar Dinge von Mutlaq und Muqayyid. Dieses Al-Wasail und Asal, zu was gehört die Sache? Das ist so allgemein, weißt du, Stil und Mittel von einer Sache. Zum Beispiel Stil und Mittel von Dauer ist zum Beispiel, dass man Flyers benutzt oder so. Die Stil und Mittel, wie du die Tat durchführst. Verstehst du? Ja. So. Also Mutlaq und Muqayyad. So, machen wir eine Tabelle. Zum Beispiel Zeit. Ort. Spiel, Auftreten, also Tag, Jahreszeit, Zahl. So. Also, Mutlaq zum Beispiel hier. Nehmen wir eine andere Farbe, dann sind das mit Schalika. Zum Beispiel Dawa. Nuh Alisa hat zum Beispiel morgens Dawa gemacht, abends Dawa gemacht und so weiter. Zeit ist ja ne, ist egal, wie viel Uhr du das machst. Kannst du jederzeit Dawa machen. Zeit ist egal. Was eine, zum Beispiel ein Muqayyad ist, bei der Zeit ist zum Beispiel das Gebet. Du kannst zum Beispiel Maghrib nicht bei Fajr-Zeit beten. Das ist ein Beispiel für Al-Muqayyad. So. Bestimmt. Und ich habe noch eine Regel auf. Achso. Aslu fi ibadat tawqif. Die Grundlage der Anbetungen ist gemäß dem Text. Was, warum ich das schreibe, erkläre ich gleich. Ich schreibe mal das Deutsche. Die Grundlage der Anbetungen basiert auf dem Text. So. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt zum Beispiel, mach Da'wah. Danach ist der Asr von dieser Ibadah, dass sie uneingeschränkt ist. Er sagt, mach Da'wah, aber er sagt nicht, wie du Da'wah machst. Also kannst du unabhängig von Zeit, Ort und so weiter, kannst du Da'wah machen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, beziehungsweise die Regel im Usul ist, Al-Asr fi Ibadah, Tawqif. Das gemäß dem Text. Der Text hat sie als uneingeschränkte Ibadah gemacht, also nehmen wir sie uneingeschränkt. Außer es gibt einen anderen Beweis, der diesen Beweis einschränkt. So. Also. Bei Ort. Dauer. Also das ist, zwei Striche oben bedeutet der Vorgänger, auch Dauer. Dauer, Dauer, Dauer und Dauer. So. So. Also, die Dauer kann man machen unabhängig von Zeit, unabhängig von Ort. Also man macht jetzt nicht jemand, alles egal ist. Die Art und Weise, wie man Dauer macht. Der Auftreten, ob man einen Afghani trägt, eine afghanische Kleidungsart trägt oder andere Kleidungsart, unabhängig davon, ob man im Frühling macht oder im Sommer macht. Die Anzahl, mit wie vielen Leuten man das macht zum Beispiel, alles unabhängig. Deswegen, wir haben gesehen, dass Dauer ist eine Farida, eine Pflicht. Und wir sehen hier, dass es eine Pflicht ist, die mutlak ist, die uneingeschränkt ist, dass ein uneingeschränkt auszuführen werden kann. Okay? Außer es gibt zum Beispiel eine Einschränkung von Rasulullah. Ein Mann kam zu ihm und er sagte ihm Assalamu alaikum, als er urinierte. Rasulullah antwortete ihm nicht, bis er fertig war und so weiter. Und dann kam er später zu ihm und dann erwiderte er seinen Gruß und erzählte ihm davon. Was sehen wir hier? Zwei Punkte. Dass man erstens beim Geschäftsgang nicht redet und zweitens, dass man dort keine Efkar macht sozusagen. Weil, also keine Dicke. Warum? Weil Rasulullah für ihn ist das gute Gebieten und schlechtes Verbieten eine Pflicht. Und er hat, während er den Salam bekommen hat, nicht diese Pflicht ausgeführt. Warum? Weil er nicht dazu in der Lage war, weil er sein Geschäft verrichtet hat. Deswegen macht man Dauer zum Beispiel nicht, während man sein Geschäft verrichtet. Als Beispiel. Oder man redet nicht an, sozusagen. So. Wir kommen zum nächsten. Muqayyad. Eine Ibadah, die Ort eingeschränkt ist auf Ort, ist Hajj, Pilgerfahrt. Du kannst nicht irgendwo pilgern, außer bei dem festgeschriebenen Ort. Stil ist wieder das Gebet. Zum Beispiel Al-Fatiha. Du kannst nicht die Al-Fatiha auf Deutsch lesen. Die Al-Fatiha liest man im Gebet auf Arabisch. So. Auftreten. Auftreten können wir wieder das Gebet nehmen, weil man betet, so wie Rasulullah s.a.w. gebetet hat. Und so weiter. Tag der Jahreszeit ist auch der Hajj. Man kann nicht jeden Monat Hajj machen. Und die Zahl, zum Beispiel die Zakat, muss man ja den Nisab beachten. So. Jetzt haben wir die Dauer mit den anderen Ibadat verglichen. Wir haben gesehen, dass die anderen Ibadat in bestimmten Bereichen eingeschränkt sind. Zum Beispiel das Gebet hat Einschränkungen in Zeit, du kannst nicht in jeder Zeit beten. Die Hajj hat Einschränkungen im Tag. Und diese Kerl zum Beispiel in deiner Höhe, wie viel Geld du hast und wie viel Gold du besitzt und so weiter. So. So, also wir haben da gesehen, die verschiedenen Muqayyad und Mutlak Taten. Zum Beispiel Rasulullah hat auch einen Brief geschrieben, er hat auch Briefe an Herrscher geschrieben. Und sie damit auch zum Islam aufgerufen. So. Wir erwähnen eine Ayah, Surah 8, Vers 25. Und hütet euch vor einer Versuchung oder Strafe, die nicht nur besonders diejenigen von euch treffen wird, die Unrecht taten. Und wisst ihr, dass Allah streng im Bestrafen ist. Wenn Allah sagt, hütet euch vor einer Versuchung oder einer Strafe, die nicht nur diejenigen treffen, die dieses Unrecht begangen haben. Sagt dann dieser Ayah. Und Tafsir ibn Kathir, rahimahullah, er sagt darüber, Allah warnt seine Diener vor einer Fitna, das heißt einer schweren Prüfung, für jeden Sünder und Nicht-Sünder. Oder Unterstützer davon. Das heißt, du siehst eine. Und wir haben auch einen Hadith in Sahih Muslim, wenn er ra'a minkum munkaran, fa yughayyiru bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika yad'afu al-iman. Hadith in Sahih Muslim. Wer von euch etwas Schlechtes sieht, ein Munkar sieht, soll es mit der Hand verhindern. Wenn er nicht kann, dann mit der Zunge, wenn er nicht kann, dann mit dem Herzen. So. Und da sagt er, wa dhalika yad'afu al-iman. Und das mit dem Herzen ist der geringste Teil vom Iman. So. Und auch ein Hadith der Musnad Imam Ahmed, als Beni Israel in Sünden fiel, verbaten ihre Gelehrten ihnen dies, saßen aber an ihren Sitzungen trotzdem mit ihnen. Einer der Überlieferer fügt hinzu, mit ihnen in ihren Versammlungen auf dem Markt und sie pflegten mit ihnen zu essen und zu trinken. So wendete Allah ihre Herzen gegeneinander. Und verfluchte sie durch die Zungen von Dawud und Isa a.s. Dann rezitierte er Surah 5, Vers 78, was wir am Anfang erwähnt haben, dass sie verflucht wurden durch die Zungen Dawuds und Isa a.s. Und der Gesandte Allah a.s., als er sprach, lag er in dem Moment. Als er das sagte, dann saß er auf, Jana. Ist er aufgesessen und sagte, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr müsst hart sein bei der Wahrheit gegen sie, bis ihr das Böse verbietet, sonst wird Allah eure Herzen gegeneinander aufbringen oder verfluchen wie sie. Der Hadith in Abu Dawud und der Tafsir von Ibn Kathir. Rahimallah. So. Was bekommen die Leute, die keine Dauer machen sozusagen? Also diese oder diejenigen, scheinbar diejenigen, zum Beispiel die Juden. Die Juden machen sowas nicht. Die verbieten das Gute und gebieten das Schlechte. Zum Beispiel die Juden. Und was erreicht diejenigen noch? Sie sind gestraft von Allah. Und er nimmt ihre Dua nicht an und Groll gegen Muslime. So, Allah nimmt die Dua von dem hier nicht an, wenn ich das Gute gebiete oder das Schlechte verbiete. Wie ein Hadith in Musnad ibn Ahmed, wo Rasulullah sagte, ihr müsst das Gute bieten und das Schlechte verbieten, wenn ihr das nicht tut, dann schickt Allah auf eine Strafe und dann werdet ihr euch Allah bitten, dann wird er euch nicht annehmen, sozusagen. Und der Hadith, beziehungsweise den Qaul gegen die Muslime, den hat sie erwähnt in Abu Dawud und im Tafsir ibn Kathir, dass Allah die Herzen der Muslime gegeneinander aufbringen wird, wenn sie das nicht tun. So, jetzt erwähnen wir noch eine Reihe. Das schreibe ich hier. Surah 15, Vers 94. Wasbar bima tu'mar wa'arid anil mushrikin. So verkünde denn laut, was dir befohlen wird und wende dich von den Götzendienern ab. Wasbar bima tu'mar. Yani, so verkünde denn laut, was ist denn gemeint? Öffentlich. Ja, es ist Pflicht, Wajib, öffentlich Dauer zu machen, sozusagen. Für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zum Beispiel. Und Ibn Kathir rahimahullah sagt zu dieser Ayah, Allah befiehlt seinem Gesandten, darzulegen, mit was er gesandt wurde, öffentlich zu verkünden und die Muschrikin damit zu konfrontieren. So. Was bedeutet hier in der Eier wird das Wort was da, yani Sada'a wird erwähnt. Qurtubi sagt Spalten. Qurtubi sagt Spalten bedeutet das. Al-Farra' sagt dazu seinen Dien zu zeigen. Und wir beenden hier inshallah. Allah ist am besten, Allah alim, wa sallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين